Ben hatte es sich am späten Abend in dem alten Schuppen von Mr. Horowitz gemütlich gemacht. Das alte Klappbett bot genügend Platz und solange er sich kein Zimmer leisten konnte, würde diese Unterkunft reichen müssen. Mr. Horowitz hatte ihm zwar angeboten, bei ihm im Haus zu nächtigen, doch er hatte es vorgezogen, seine Nächte hier zu verbringen. In dem Schuppen konnte er niemanden stören, wenn er spät abends noch in einem Buch las. Die Kerze neben seinem Bett flackerte, als er das Buch mit einer Geschichte von Charles Dickens aus der Hand legte, um sich schlafen zu legen. Doch das stetige Schlagen des Holzgatters, das an der Hinterseite das Grundstück von einem kleinen Feldweg trennte, machte es unmöglich, Ruhe zu finden. Erbost stand er wieder auf, um es zu schließen. Verdammtes Gatter! Seltsam, da steht einer im Schatten. Tatsächlich. Na, den schaue ich mir mal genauer an. Mein Gott, ist das dunkel hier. Wo ist der denn hin? Ist da jemand? Hallo? Oh nein, Mr. Horowitz. Junge, was treibst du dich denn noch hier draußen rum? Mr. Horowitz, da war ein... Jetzt sieh dich nur an. Du bist ganz nass und... Du riechst wie ein vermodertes Kaninchen. Aber Mr. Horowitz, ich habe... Das kommt davon, wenn die Jugend sich herumtreibt. Jetzt mach dich mal sauber, Junge, und geh schlafen. Den Ort kannst du doch am Tage viel besser erkunden. Aber da war wirklich jemand. Ach, ist das eklig. Wo kommt überhaupt diese Pfütze her? Es hat doch gar nicht geregnet. Der erste Tag fängt ja gut an. Ich bin gespannt, was mich morgen noch alles erwartet.